Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So we finished both epistles of Peter. Wir haben beide Petrusbriefe abgeschlossen. And I was thinking, where do we go now? Und ich habe überlegt, wo es nun weitergehen soll. And I decided to talk about the part in 1 Corinthians 11, where Paul talks about communion. Ich habe beschlossen, über den Teil in 1. Korinther 11 zu reden, wo Paulus über das Abendmahl spricht. I know the beginning of 1 Corinthians 11. Ich weiß, dass am Anfang von 1. Korinther 11 The Apostle Paul talks about head covering and authority and all these things. der Apostel Paulus über Kopfbedeckung, die Autorität und all diese Dinge spricht. And I decided to leave that and not to talk about this. Ich habe beschlossen, das wegzulassen und nicht darüber zu sprechen. For a very simple reason. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Because I believe that most of those things are so cultural, they have nothing to do with us. Ich glaube, dass die meisten dieser Dinge so kulturell bedingt sind und nichts mit uns zu tun haben. Nowhere in the Bible does anybody teach that. Niemand in der Bibel lehrt das. And Paul wrote that to the Corinthians specifically to address a problem they had. Paulus schrieb das an die Korinther, um ein Problem anzusprechen, das sie hatten. So that's why I don't really want to teach about it. Deshalb will ich nicht darüber lehren. But I won't talk about communion. Aber ich werde über das Abendmahl sprechen. Because even though it was a specific problem in Corinth, Denn obwohl es ein spezielles Problem in Korinth war, this is something that I perceive today all over the world. stelle ich heute überall auf der Welt fest, That very few people really understand the importance of true communion. dass nur sehr wenige Menschen die wahre Bedeutung des Abendmahls verstehen. 1 Corinthians 11, and we start in verse 17. 1. Korinther 11 und wir beginnen mit Vers 17 In the Passion. in der Passion-Übersetzung. Now, on this next matter, I wish I could commend you. Nun zum nächsten Thema. Ich wünschte, ich könnte euch loben. But I cannot. Kann es aber nicht. What a sad statement. Was für eine traurige Aussage. That incredible and powerful apostle. Dieser unglaubliche, mächtige Apostel Says, I cannot commend you in this certain matter. sagt, ich kann euch in dieser bestimmten Sache nicht loben. It's like, this is a very serious thing. Das ist wie, das ist eine sehr ernste Sache. Because what Paul is addressing now has very, very deep effect on the church. Denn was Paulus jetzt anspricht, hat sehr, sehr tiefe Auswirkungen auf diese Gemeinde. And we will see that I believe it still affects many Christians today. Und wir werden sehen, dass ich glaube, dass es auch heute noch viele Christen betrifft. So look what he said. Schau, was er sagt. Because when you meet together as a church family, it is doing more harm than good. Denn wenn ihr euch als eine Gemeindefamilie trefft, schadet das mehr, als es nützt. What a statement! Was für eine Aussage! How can the church come together and it's more for harm than for good? Wie kann die Gemeinde zusammenkommen und es schadet mehr, als dass es nützt? In the last few years, In den letzten Jahren, in many nations of the world, in vielen Ländern der Welt, leaders have encouraged the people, we have to meet together, we must meet together. haben Leute die Menschen ermutigt, wir müssen uns versammeln, wir müssen uns versammeln. In Brazil, they say In Brasilien sagen sie, that the evangelical Christians who don't go to church meetings, dass die Zahl der evangelikalen Christen, die nicht an Gemeindeversammlungen teilnehmen, are more than those who do go to a church meeting. größer ist als die Zahl derer, die zu Gemeindeversammlungen gehen. You bring this statement from Paul into this context of today. Stellen wir die Aussage von Paulus in den Kontext von heute. Now, we could conclude, So könnten wir zu folgendem Schluss kommen. since it is more harm than good to meet together, well, it's better not to meet together. Da sich zu treffen mehr schadet als nützt, ist es besser, sich nicht zu treffen. No. Nein. Because the answer of wrong use or abuse is never no use. Denn die Antwort auf falschen Gebrauch oder auf Missbrauch ist niemals kein Gebrauch. It's always the right use. Es ist immer der richtige Gebrauch. So it's not right to say, well, it's more harm than good to meet together, so let's just not meet together. Es ist also nicht richtig zu sagen, da es mehr schadet als nützt, sich zu treffen, treffen wir uns einfach nicht. The answer is, well, let's learn how to meet together right. Die Antwort lautet, lasst uns lernen, uns auf die richtige Weise zu versammeln. When we moved to the city of São Paulo here in Brazil, Als wir in Brasilien nach São Paulo zogen, And we started the church in the house. Und eine Gemeinde im Haus gründeten. I remember I always told people. Erinnere ich mich daran, dass ich den Leuten immer sagte, when we come together, wenn wir zusammenkommen, two things always have to happen. Müssen immer zwei Dinge passieren. Jesus Christ always has to be glorified. Jesus Christus muss immer verherrlicht werden. And the members of the body always have to be edified. Und die Glieder des Leibes müssen immer erbaut werden. It's not complicated, is it? Das ist doch nicht kompliziert, oder? If we meet together glorifying Jesus and edifying one another, it's for more good than for harm. Wenn man sich trifft, um Jesus zu verherrlichen und sich gegenseitig zu erbauen, ist das mehr zum Nutzen als zum Schaden. What a sad statement Paul put into the Bible here. Was für eine traurige Aussage, die Paulus hier in die Bibel schreibt. That it was more harm than good to meet together. Dass sich zu treffen mehr schadet als nützt. We must not think that, ah ja, the Corinthian church, they were very fleshly. Wir dürfen nicht denken, ach ja, die Gemeinde in Korinth, die war sehr fleischlich. This has nothing to do with us. Das hat nichts mit uns zu tun. I will show you that it does have a lot to do with us. Ich zeige dir, dass es sehr wohl eine Menge mit uns zu tun hat. I like that he doesn't just say when you meet together. Mir gefällt, dass Paulus nicht nur sagt, wenn ihr zusammenkommt. I like that the Passion puts it as a church family. Mir gefällt, dass es in der Passion-Übersetzung Gemeindefamilie heißt. And I tell you why. Und ich sage dir, warum. Because in the early church it was very, very clear. In der Urgemeinde war es sehr, sehr klar, that church was not an institution. Dass die Gemeinde keine Institution ist, it was a family. Sondern eine Familie. In fact, if you study carefully in history and in the New Testament in the original language, wenn du die Geschichte und das Neue Testament in der Originalsprache genau studierst, you will find out that the church became the economic system of those days. Findest du heraus, dass die Gemeinde sich zum Wirtschaftssystem der damaligen Zeit entwickelte. It would take hours and hours and hours to go into that. Es würde Stunden dauern, das zu erklären. You can either trust me or research it yourself. Entweder vertraust du mir oder du recherchierst es selbst. But think today in many countries, there is a socio-economic system. Denke daran, dass es heute in vielen Ländern ein soziales Wirtschaftssystem gibt. They did not have it. Sie hatten es damals nicht. So, when you became a Christian, you joined this family, this new Christian family. Als man Christ wurde, schloss man sich dieser Familie an, dieser neuen christlichen Familie. And it was understood that they now were taking care of one another. Und es war klar, dass man sich jetzt umeinander kümmerte. They took care of the orphans. Sie kümmerten sich um die Waisen. They took care of the weaker ones. Sie kümmerten sich um die Schwächeren. Ones who had more shared with those who had less. Diejenigen, die mehr hatten, teilten mit denen, die weniger hatten. Came a really great Christian family. Sie wurden eine wirklich große christliche Familie. Let's do this. Machen wir Folgendes. Tomorrow I'll tell you a little bit more about that. Lass uns morgen ein bisschen mehr darüber sprechen. See you guys. Bis dann, Leute.